Dieser Vernichtungsplan ist derart restlos und mit einer solchen Zielbewusstheit und Folgerichtigkeit im Laufe der letzten Jahrzehnte an der nichtjüdischen Menschheit vollzogen worden, dass dem Verfasser ein geradezu seherisches Erfassen der Entwicklung zugesprochen werden muss. Jeder Leser möge doch die einzelnen Punkte kritisch prüfen und das, was um ihn her vorgeht, endlich beobachten lernen. Ein fast ungestümer Beifall folgte den Worten und einige Minuten lang konnten die Lauscher nur wenig verstehen von dem, was gesprochen war. Dann aber erhob sich wieder die Stimme des Leviten und gebot Schweigen. Die Rosche Bate Arbeut der 12 Shebatim haben gesprochen weise und schwere Worte. Sie werden sein die Pfeiler der kommenden Zeit, wenn der Sohn des Rastlosen sie schreibt in sein Gedächtnis und ihren Samen verbreitet unter dem Volk Israels, damit er aufgehe vom Morgen bis zum Abend und vom Mittag bis zur Mitternacht als gewaltiger Baum. Sie sollen sein das Scherib, mit dem Israel schlägt seine Feinde. Der Samen Jakobs muss zusammenhalten in Glück, in Reichtum und in der Macht, wie er zusammengehalten hat im Unglück und in der Gefahr. Jeder muss helfen dem anderen. Wo einer hineingesetzt seinen Fuß, muss er nachziehen den zweiten, das ist seinen Bruder. So einer gehabt Unglück, müssen die anderen ihm helfen auf. So einer gekommen ist in Streit mit dem Gesetz der Welt, müssen die Brüder ihm helfen durch, wenn er nur in Frieden lebt mit dem Gesetz unseres Volkes. Wer gesessen hat, auch den 10 Jahre im Zuchthaus, kann immer noch werden ein reicher Mann, vor dem sich beugen müssen die Fürsten und Grafen der Goyim, so ihn nur nicht verlassen unsere Leute. Wenn jeder ist gegen uns, werden alle sein für uns. Die Hand des Herrn hat uns geführt nach 40 Jahren aus der Wüste zur Herrschaft im Lande Kanaan und sie wird uns führen nach 45 mal 40 Jahren aus unserer Wanderung im Elend zur Herrschaft über die Länder, so 45 mal größer sind als Kanaan. Wenn Israel folgt dem Rat, den beschlossen hat der Sanhedrin der Kabbalah, werden unsere Enkel, wenn sie kommen in 100 Jahren an diesen Platz zum Grab des Stifters unseres Bundes, ihm verkünden können, dass sie sind die wirklichen Fürsten der Welt und dem Volk Israel erfüllt ist die Verheißung, so ihm versprochen hat die Herrschaft über alle anderen Völker als seine Knechten. Erneuert euren Schwur, ihr Söhne des goldenen Kalbes, und zieht hin in alle Winde. Und stärker leuchtete das bläuliche Licht von dem Grabe des Rabbi her, um das jetzt die 13 unter singendem Gemurmel zogen, indem jeder von ihnen einen neuen Stein, den er unter seinen Gewändern hervorzog, zu dem Steinhaufen warf.